WDR 5. Neugier genügt. Pieroski. Oświęcim an einem Wintertag. Es ist bald 6 Uhr abends und die Uferpromenade am Flüsschen Sowa ist fast menschenleer. Nur rund um eine Parkbank herrscht aufgeregtes Durcheinander. Ein junger Mann drückt auf einer Apparatur herum, die vor ihm auf der Bank liegt. Unter jeder Taste liegt ein bestimmter Ton, ein Geräusch, sagt Tomek und führt sein Gerät vor. So eine Art mobiles Studio sei das. Gemeinsam mit seinem Freund Ossi ist er Dzidzieści Dziewięć, zu Deutsch 39, ein Hip-Hop-Duo aus Oświęcim. Oder eben Auschwitz, wie der deutsche Name der Stadt lautet. Tomek zieht die Kapuze seines grauen Pullovers noch ein bisschen weiter ins Gesicht. Es ist kalt. Seine Kumpels und die Mädchen um ihn herum stört die Kälte wenig. Sie wärmen sich mit einem Gemisch aus Wodka und Gatorade, einem Energy-Drink. Tomek steckt die Hände in die Hosentaschen. Die Maschine spielt auch ohne ihn weiter. Hier gibt's keine richtigen Orte zum Feiern. Ins Pierdot gehen die Leute nicht gern, da gibt's oft was aufs Maul, die prügeln sich dort. So einen richtigen Hip-Hop-Club gibt's hier auch nicht. Eher sowas für Hausmusik und so. Und das ist nicht so ihr Ding. Ossi nickt. Warum Hip-Hop? Na, weil das echt ist. Wir wohnen in der Platte. Das Leben dort und die Musik, das passt einfach. Ihr Viertel Sassole grenzt auf der einen Seite an den Fluss, auf der anderen an das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Mitte 1940 hatten die Nationalsozialisten den Stadtteil zum sogenannten Interessengebiet des Konzentrationslagers Auschwitz erklärt, die dort lebende Bevölkerung, über 1000 Menschen, zwangsweise ausgesiedelt. Die Straßen in Sassole heißen Lagerstraße, Straße der Häftlinge von Auschwitz oder Straße der Warschauer Aufständischen. Für Tomek und seine Freunde ist das normal, ein Leben neben dem KZ. Es ist Alltag. Doch trotz der vielen Besuchergruppen aus Israel, einen Juden hätten sie noch nie kennengelernt, sagt Carolina und zieht die Schultern nach oben, damit die Kälte nicht unter ihre Jacke kriecht. In Oświęcim gibt es keine Juden mehr, keinen einzigen. Es gibt das jüdische Zentrum in der Innenstadt. Da waren wir auch schon und die Frau, die uns da rumgeführt hat, fragte dann, na, in welchem Jahr war denn das und das? Wir so, keine Ahnung. Und sie, ihr seid die einzige Gruppe, die das nicht weiß. Dabei sind wir aus Oświęcim. Aber wenn man von hier kommt, interessiert einen das halt nicht so. Dabei waren einst, vor dem Krieg, fast 2/3 der Stadtbewohner jüdisch. Der Großteil von ihnen wurde in den Konzentrationslagern der Nazis, darunter auch in Auschwitz, ermordet. Nur 77 der früher rund 7000 Oświęcimer Juden kehrten nach Kriegsende zurück. Der Großteil von ihnen wanderte bis Mitte der 1950er Jahre aus. Geblieben war zuletzt nur noch Shimon Kluger, der im Jahr 2000 als letzter überlebender Jude in Oświęcim starb. Doch davon wollen die jungen Menschen rund um die Parkbank eigentlich nichts wissen. Hier in der Stadt hätten sie doch ganz andere Probleme, meint Ossi. Viele Leute aus Oświęcim müssen drüben in Schlesien arbeiten. Viele gehen auch ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland, um besser zu verdienen. Oder sie fliegen nach England, nach Irland. In der Stadt hier gibt's einfach keine Perspektiven. Dabei entspricht die Arbeitslosenquote in Oświęcim mit rund 11% ziemlich genau dem Landesdurchschnitt. Es könnte schlechter gehen. Und trotzdem, Erfolgsaussichten, findet Ossi, haben in Oświęcim nur wenige. Im Sport kann man es zu was bringen. Schwimmen, Hockey, Eiskunstlaufen. Es gibt Leute, die es da schaffen. Vielleicht einer aus einer Million, aber manche setzen sich durch. Jedni na milion, ale wybijają. Włodzimierz Urbańczyk kratzt sich am Kinn. Gerade ist einer der Spieler von Unia Oświęcim gefoult worden. Wer von Eishockey keine Ahnung hat, dem wäre es vermutlich gar nicht aufgefallen. So schnell laufen die jungen Männer in den weiß-blauen und orange-schwarzen Trikots über das Spielfeld. Urbańczyk aber sieht das Spiel mit den Augen eines Trainers. Selbst hier oben in der Mitte der Zuschauertribüne entgeht ihm nichts. Oh, yeah, yeah, yeah. Das Foul, das müsse ja wohl geahndet werden. Wofür werden die Schiedsrichter denn bezahlt, schimpft er und ist erleichtert, dass die Verwarnung doch noch kommt. Schließlich ist das hier kein Freundschaftsspiel. Die Jungs vom Eishockeyverein Unia Oświęcim brauchen mehr Erfolge, wenn sie wieder zu früherer Größe aufsteigen wollen. Seit den frühen 1990er Jahren war Unia in der höchsten Spielklasse, der sogenannten Extraliga, 7-mal in Folge polnischer Meister. Kein schlechter Schnitt für eine Stadt mit gerade mal 40.000 Einwohnern. Doch der letzte Meistertitel ist schon ein wenig angestaubt. 2008 hat Unia den Pokal eingestrichen. Seither warten alle darauf, dass das Glück zurückkehrt. Auch Urbańczyk. Dann endlich, kurz vor der Pause, ein Tor. Und kurz darauf noch eins. Urbańczyks Miene hält sich auf. Jetzt erst kann er guten Gewissens in die Spielpause gehen. Die Fans drängen sich in den Gängen jenseits der Arena auf ein Bier, eine Zigarette oder eine Pinkelpause. Urbańczyk aber führt seinen Gast hinter die Kulissen. Der eher kleine Mann mit dem Schnäuzer atmet tief durch, schmunzelt. Das ist Satnia Drużyny, Senior. Poczujcie. Same Mężczyzna. Riechen Sie mal, der Duft von Männern. Hier haben Sie Ihre Ausrüstung und zum Umziehen gibt's noch einen anderen Raum. Sie haben es gar nicht so übel. Die himmelblau gestrichene Umkleidekabine der Mannschaft. Ein bunter Haufen von Trikots, Turnschuhen, Mineralwasserflaschen, Schienbeinschonern, Badelatschen. Irgendwo dazwischen sind auch die Sachen von Urbańczyks Sohn Szymon. Auch er steht heute für Oświęcim auf dem Eis. So wie in den 1980er Jahren sein Vater. Der Eishockeyverein Unia, er ist Oświęcims ganzer Stolz. Gebaut wurde die Halle 1973 von Arbeitern aus der DDR. Super moderner Standard damals. Urbańczyk führt in die Büroräume des Vereins, geht an den Wänden mit Mannschaftsfotos entlang. Hier war Unia zum ersten Mal polnischer Meister. Waldemar Kliszak, unser bester Hockeyspieler. Hier Zygmunt Osoba. Das ist 20 Jahre her. Dann hier, wieder polnischer Meister, Trainer war Sidorenko und dann noch andere Meisterschaften. Hier Antipo aus Kasachstan, Horny aus Tschechien, Gabosch, heute in Frankreich. Urbańczyk kommt ins Schwärmen. Das ist wohl mit das Beste, was wir hier in Oświęcim zu bieten haben. Sport, also Hockey, Schwimmen, Eiskunstlauf. Tja, aber die Stadt? Die Welt weiß mehr über das Lager Auschwitz als über die Stadt Oświęcim. In Deutschland redet man ja bestimmt auch nicht von Oświęcim, sondern von Auschwitz, oder? Aber wir, die wir hier wohnen, wir bringen diese zwei Namen überhaupt nicht miteinander in Verbindung. Das Lager ist eben das Lager und man wohnt hier, als wäre es nicht da. Ich glaube, es ist wichtig klarzumachen, auch wenn das vielleicht nicht jedem passt, dass hier schon vor 500 Jahren Menschen lebten, also bevor es das Lager gab und auch danach noch. Dabei sind es nicht nur die Menschen im Ausland, die Oświęcim einen Stempel aufdrücken. Auch die einheimischen Eishockeyfans gehen nicht gerade zimperlich mit der Vergangenheit um. Ach, im Internet schreiben sie solche Sachen. Auschwitz hier, Auschwitz da. Und wenn dann die Fans aus Krakau anreisen, da gab es ja auch ein jüdisches Viertel, na dann grölen die Anhänger aus Oświęcim auch irgendwas von wegen Juden. Aber das wurde kürzlich sogar vom Hockeyverband bestraft. Tja, in anderen Ländern gibt es solche Feindseligkeiten zwischen den Clubs doch auch. Das ist wahrscheinlich normal. Also, das sollte es natürlich nicht sein, aber es ist nun mal so. In der Eishalle läuft inzwischen das Spiel auf sein Ende zu. Von Juden grölt heute niemand etwas. Die Oświęcimer sind zufrieden. 5-2, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Włodzimierz Urbańczyk steht neben der Mannschaftsbank und wartet auf seinen Sohn Szymon. Der kommt schließlich verschwitzt auf seinen Schlittschuhen über die Gummimatten gehumpelt. Auch er zufrieden. Szymon lächelt und entschuldigt sich. Er will sich schnell umziehen. Zu Hause, sagt Papa Urbańczyk, gibt es heute Pizza als Belohnung. Nicht weit von der Eishalle entfernt, am Stadtrand von Oświęcim, wird im Restaurant des Hotel Galicia an diesem Abend ein etwas anderes Menü empfohlen. Wir haben wirklich sehr gute Piroggen, hausgemacht, typisch polnisch. Sie können eine Mischung bekommen, mit Fleisch, Kohl oder Pilzfüllung oder auf russische Art. Wenn Sie lieber ein Fleischgericht hätten, kann ich Ihnen ein Rinderfilet anbieten in einer Soße aus grünem Pfeffer. Dazu ein Salatbouquet und eine weitere Beilage. Sarah nickt den Gästen freundlich zu, wartet geduldig auf deren Bestellung. Seit gut 5 Jahren arbeitet die Mitzwanzigerin in dem 3-Sterne-Hotel als Kellnerin. Es ist die feinste Adresse in Oświęcim. Ihre schwarzen, dünnen Dreadlocks hat die junge Frau sorgfältig zum Pferdeschwanz gebunden. Mit schwarzem T-Shirt und passender Schürze fällt sie trotz des Augenbrauen-Piercings nicht weiter auf. Eigentlich hat Sarah Umweltschutztechnik studiert. Aber nach einem solchen Job hat sie sich gar nicht erst umgesehen. In Oświęcim sei das eher aussichtslos. Stattdessen hat sie direkt hier im Hotel weitergearbeitet, wie auch schon während ihres Studiums. Ihre Heimatstadt wollte sie nicht verlassen, sagt sie und trägt einen Stapel Geschirr in die Küche. Ihr gefällt es hier. Blöde Sprüche wie, ach, du bist aus Oświęcim, sieht man dir ja gar nicht an, sowas lässt sie an sich abgleiten. Sie ist stolz auf ihre Stadt und macht für sie Werbung. Es gibt Gäste, die sind angenehm überrascht, wenn sie sehen, Oświęcim, das ist nicht so eine ausgestorbene Stadt, in der es nur das Museum, ein paar Plattenbauten und Häuser gibt. Oświęcim ist auch eine sehr grüne Stadt, hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Gäste sind da wirklich überrascht, dass hier was los ist. Ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatten. Trotzdem ist es schwierig, Touristen hierher zu locken, die länger bleiben als eine Nacht. Kamil Maroszek kann davon ein Lied singen. Der junge Hotelmanager, nur wenig älter als seine Mitarbeiterin Sarah, sperrt die Tür zu seinem Büro ab. Er will noch einmal nach dem Rechten sehen. Mit dem Aufzug geht es in den 5. Stock des Hotels. Er hat schon für verschiedene noble Häuser in Krakau gearbeitet, kennt sich aus mit den Wünschen anspruchsvoller Gäste. Aber ein Hotel hier an diesem Ort zu führen, ist eine besondere Herausforderung. Aus Marketing-Sicht ist der Name Oświęcim international überhaupt nicht bekannt. Die Marke Auschwitz aber schon. Die deutsche Bezeichnung der Stadt Oświęcim gibt es ja schon seit einigen Jahrhunderten. Auf alten galizischen Karten findet sie sich bereits. Es ist also nicht so, dass die Nazis kamen, das KZ einrichteten und dann entschieden, wir nennen das hier Auschwitz. Trotzdem steht der Name Auschwitz heute ausschließlich für das Konzentrationslager. Wir können ihn also nicht anderweitig nutzen. Das ist ein Problem für das Marketing. Wie viel Fingerspitzengefühl es gerade in Oświęcim braucht, hat Maroszek schnell herausgefunden. Als im Hotel Galicia ein Spa- und Wellnessbereich eröffnet wurde, empörte sich die polnische Presse und sprach vom Spa Auschwitz. Die Sache ist inzwischen ausgestanden. Maroszek sagt, er habe daraus gelernt. Es geht nicht darum, jegliche Form von Vergnügung, von Ausgelassenheit zu verbieten. Es gibt hier Diskos, Clubs, in denen man sich austoben kann. In der Nähe des Museums Auschwitz-Birkenau kann man mittlerweile in einem Restaurant sogar Alkohol trinken. Das war noch vor einiger Zeit undenkbar. Diese Grenze verschiebt sich also. Aber man kann aus Oświęcim eben auch keine Partystadt machen. Die Stadt muss ein Symbol bleiben. Und trotzdem, sie darf auch nicht als Stadt der Trauer, der Tristesse wahrgenommen werden, als Stadt, in der rein gar nichts passiert. Tatsächlich sind die meisten Besucher vor allem aus einem Grund in der Stadt, und das ist Auschwitz. Zugleich sollen Maroszeks Gäste entspannen. Der Hotelmanager übt sich im Spagat. Maroszek selbst gefällt es, sich neue Angebote für Touristen zu überlegen. Krakau hat er dafür gerne den Rücken gekehrt. Hier zu arbeiten ist für mich keine Bürde. Ich habe nicht den Stempel, der arbeitet in Auschwitz. Ich arbeite in Oświęcim. Ich kenne diese Stadt ziemlich gut. Hier arbeiten viele Leute. Es gibt das Chemiewerk, da sind über 1000 Menschen beschäftigt. Und ich wüsste nicht, was man daran komisch oder anstößig finden könnte. Oświęcim an einem Vormittag. Anna Wojdyła muss heute nicht zur Schicht, sie ist erkältet. Gemeinsam mit ihrem Mann Adam und Enkelin Ola hat sie einen kleinen Spaziergang in der Schrebergartenkolonie gemacht. Jetzt geht es mit dem Auto zurück in die Stadt, nach Hause. Oma und Opa vorne im Wagen, Ola auf der Rückbank des kleinen Autos, das schon ein wenig in die Jahre gekommen ist. Der Weg führt vorbei am Chemiewerk von Oświęcim, Anna Wojdyłas Arbeitsplatz. In den guten Zeiten, also in den 70er und 80er Jahren, hat der Großteil der Oświęcimer entweder hier im Chemiewerk gearbeitet oder in so einem anderen staatlichen Betrieb. Und dann gab es noch die Bergwerke in der Nähe. Mit Kajal umrandeten Augen schaut Anna Wojdyła etwas müde aus dem Autofenster. Das Firmengelände scheint endlos. Verschlungene Rohrleitungssysteme, Schlote und Lagerhallen, ein alter Gasometer. 1948 wurde hier die Produktion aufgenommen. Synthetischer Kautschuk, auch Buna genannt, ursprünglich ein Patent des deutschen IG Farben-Konzerns. Wären die Pläne der Nationalsozialisten aufgegangen, dann hätte hier, ganz in der Nähe von Oświęcim, Ende 1945 das neue IG Farbenwerk Monowitz in Betrieb aufgenommen. Doch die gigantische Anlage, errichtet von zehntausenden Zwangsarbeitern, konnte nicht fertiggestellt werden. Die Rote Armee erreichte Oświęcim im Januar 1945. Das Werk ging später an die Volksrepublik Polen über. Es wurde zur Lebensader für das Oświęcim der Nachkriegszeit. Peking. Same rowery, motorowerki, to były tysiące. Wie in Peking sei das nach Schichtende gewesen, sagt Anna Wojdyła. Tausende Arbeiter rollten dann auf ihren Fahrrädern nach Hause. Die meisten wohnten, wie auch die Wojdyłas, im sogenannten Chemikerviertel, also nah am Werk. Heute aber gibt es deutlich weniger Angestellte und mit dem Rad fährt auch niemand mehr. Daheim angekommen, in ihrer kleinen, aber peinlich sauberen Wohnung, entschuldigt sich Anna Wojdyła erstmal für den Beisel, die Unordnung. Beisel, das ist nur eines von vielen jiddischen Worten, die Eingang ins Polnische gefunden haben. Bewusst ist das den Wojdyłas aber wohl nicht. Anna Wojdyła setzt in der Küche Kaffee auf, zeigt auf die Kühlschranktür. Dort hängt ein Zettel, darauf eine handgeschriebene Tabelle. Oh, tu jest Mama, tu jest Kasia, córka, i tu jest Adam, czyli Mąż. Hier haben wir Mama, also mich, Kasia, unsere Tochter, und hier Adam, also meinen Mann. Heute haben wir zum Beispiel den 15. Ich habe Urlaub, Kasia hatte Tagschicht und mein Mann hat frei. Morgen, ich gehe zur Tagschicht, Kasia auch. Mein Mann hat Nachtschicht, also holt er die Kinder ab, kocht, er macht alles. On gotuje, on robi wszystko. Anna Wojdyła seufzt. Ihr Leben ist von früh bis spät durchgetaktet. Zu fünft wohnen sie in der Dreizimmerwohnung. Tochter Kasia hat sich von ihrem Mann getrennt. Mit ihren beiden Kindern ist sie dann wieder bei den Eltern eingezogen. Lange Zeit habe sie dann nach Arbeit gesucht, erzählt ihre Mutter Anna. Es war damals schwer, Arbeit zu finden. Als man dann diese sogenannten Hypermarkets, also diese riesigen Supermärkte gebaut hat, da wurde es etwas leichter. Biedronka, Carrefour, Kaufland. Meine Tochter arbeitet schon das dritte Jahr bei Carrefour, war nicht einen Tag krank. Sie versucht mit aller Kraft, diese Arbeit zu behalten, weil, ich sag's ganz frei heraus, wir haben es sehr, sehr schwer. Von ihren Arbeitskollegen hätten viele ganz ähnliche Sorgen, sagt Frau Wojdyła und fährt mit der Hand durch die rot gefärbte Kurzhaarfrisur. Dass das Chemiewerk einst von KZ-Häftlingen gebaut wurde, darüber würde kaum jemand nachdenken, der dort arbeitet. Wir in Oświęcim haben uns an das Lager, an die Gedenktage gewöhnt. Und davon gibt es mehrere pro Jahr. Für uns ist das ehrlich gesagt eine Beeinträchtigung. Wir kommen dann nicht zur Arbeit, weil die Straßen gesperrt werden. Aber das sei ja immer nur für kurze Zeit, schiebt Anna Wojdyła schnell hinterher. Überhaupt, das Andenken an die über 1 Million Opfer von Auschwitz und Birkenau, das müsse man hochhalten. Eine Pflicht für jeden Oświęcimer, findet sie. Es sei doch so. Oświęcim ist einfach Oświęcim. Wir sind einfache Leute, die ihrer Arbeit nachgehen, ein normales Leben führen, Kinder großziehen. Und dann gibt es Auschwitz. Aber als damals der Schriftzug Arbeit macht frei gestohlen wurde, also für uns war das ein Sakrileg. Mich und meine Kollegen hat das unheimlich aufgeregt. Wenn ich sehe, wie Jugendliche in der Nähe des Museums mit Kaugummi rumlaufen und kichern, dann gehe ich hin und sag: Ruhe jetzt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.